نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين. السلام عليكم meine lieben Schwestern. Wir machen weiter mit der Lektion 26 mit Surat al-Ahqaf, die Dünen. Ist aber auch ein Eigenname von einem Ort südlich der arabischen Halbinsel, ein bestimmter Ort, über den in dieser Sura auch gesprochen wird. Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen. Hamim. Dies ist die Offenbarung des Buches von Allah, dem Allmächtigen und Allweisen. Und wenn Allah der Allweise ist, dann ist auch dieses Buch, welches seine Worte sind, voll Weisheit. Wir haben die Himmel und die Erde und was dazwischen ist, nur in Wahrheit und auf eine festgesetzte Frist erschaffen. Aber diejenigen, die ungläubig sind, wenden sich von dem ab, wovor sie gewarnt werden. Sag, was meint ihr zu dem, was ihr anstatt Allahs anruft? Zeigt mir, was sie von der Erde erschaffen haben? Oder haben sie etwa an den Himmeln teil? Bringt mir doch ein Buch vor diesem herbei oder die geringste Spur von Wissen, wenn ihr wahrhaftig seid. Und wer ist weiter abgeirrt als jemand, der anstatt Allahs jemanden anruft, der ihn nicht erhört, bis zum Tag der Auferstehung? Und sie achten nicht auf ihr Bittgebet? Also die Bittgebete, die auf jemanden gerichtet werden, außer Allah, die gehen ins Leere. Genauso wie wenn man eine Nummer immer wieder anrufen würde, die aber nicht existiert, die zu keiner Verbindung führt, aber man ruft sie immer wieder an, man ruft sie immer wieder an und es kommt keine Antwort zurück, weil es diese Verbindung nicht gibt. Genauso gehen jede Anbetung, jedes Bittgebet in die Leere, die nicht zu Allah subhanahu wa ta'ala gerichtet sind. Sie achten nicht auf ihr Bittgebet. Und wenn die Menschen versammelt werden, werden sie ihnen Feind sein und sie werden den von ihnen empfangenen Dienst verleugnen. Und wenn ihnen unsere Zeichen als klare Beweise verlesen werden, sagen diejenigen, die ungläubig sind, über die Wahrheit, da sie zu ihnen gekommen ist, das ist deutliche Zauberei. Oder sagen sie etwa, er hat ihn ersonnen? Also das sind die Worte von den Zeitgenossen, den Mekkanern von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sagen sie etwa über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hätte den Koran ersonnen, erfunden? Sag, wenn ich ihn ersonnen haben sollte, so vermögt ihr für mich nichts gegen Allah auszurichten. Er weiß sehr wohl, worüber ihr euch ausgiebig auslasst. Er genügt als Zeuge zwischen mir und euch, und er ist der Allvergebende und Barmherzige. Sag, ich bin kein Neubeginn unter den Gesandten und ich weiß nicht, was mit mir und auch nicht, was mit euch geschehen wird. Ich folge nur dem, was mir als Offenbarung eingegeben wird und ich bin nur ein deutlicher Warner. Schaut mal, das ist der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, der auf solche Art und Weise spricht. Ich weiß nicht, was mit mir geschehen wird. Ich bin nur ein deutlicher Warner. Ich bin nur der, der die Botschaft überbringt. Aber was Allah, der Schöpfer, mit mir tun wird, das weiß auch ich nicht, sondern das ist allein die Entscheidung von meinem Schöpfer, von dem Allmächtigen. Sag, was meint ihr, wenn er doch von Allah ist und ihr ihn aber verleugnet, während ein Zeuge vor den Kindern Israels etwas bezeugt, was ihm gleich ist, und so glaubt er an ihn, während ihr euch hochmütig verhaltet? Nicht alle Menschen von den Kindern Israels, aber diejenigen von ihnen, die gläubig waren, die den Glauben annahmen. Gewiss, Allah leitet das Volk der Ungerechten nicht recht. Und diejenigen, die ungläubig sind, sagen von denjenigen, die glauben, wenn er etwas Gutes wäre, wären sie uns damit nicht zuvor gekommen. Wenn er, also der Koran, die Botschaft von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn das irgendwas Gutes wäre, dann wären sie, also die Armen und Unterdrückten, die ja als erstes dem Glauben mehr oder weniger folgten, dann wären diese armen Menschen uns nicht zuvor gekommen. Ja, also wieder ein Ego-Problem draus machen. Ja, wir und die anderen. Und es geht nirgendwo um die Wahrheit. Immer wenn diese Menschen argumentieren, geht es eigentlich nie um die Wahrheit, sondern immer nur er, ich, wie viel hat er, wie viel haben wir. Und diese Dinge, die völlig am Thema vorbei sind. Und da sie sich nicht durch ihn recht leiten lassen, werden sie sagen, das ist eine alte, ungeheuerliche Lüge. Also weil es ihnen keinen Nutzen gebracht hat, lehnen sie es direkt ab und verleugnen es und verleumden es als eine ungeheuerliche Lüge. Und vor ihm war die Schrift Musas als Vorbild und Barmherzigkeit. Und dies ist ein bestätigendes Buch in arabischer Sprache, um diejenigen, die Unrecht tun, zu warnen und als frohe Botschaft für die Gutestuenden. Gewiss, diejenigen, die sagen, unser Herr ist Allah, und sich hierauf recht verhalten, über sie soll keine Furcht kommen, noch sollen sie traurig sein. إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Das haben wir jetzt auch immer wieder gelesen, dieses Thema. Keine Furcht und keine Trauer. Wie ist jetzt also der Weg, von Furcht und Trauer loszukommen, davon fern zu bleiben, von diesen Dingen geheilt zu werden? Zu sagen und zu meinen, unser Herr ist Allah, und dann darauf standhaft bleiben. Ja, das waren ja dieselben zwei Dinge, die auch dazu führen, dass die Engel herabkommen auf einen Menschen. Diejenigen, die sagen, unser Herr ist Allah, und dann standhaft sind. Ja, und genau auf dieselben Menschen, natürlich auf wen die Engel herabkommen, auf ihn ist dementsprechend auch keine Furcht, noch sollen sie traurig sein. Das sind die Insassen des Paradiesgartens, ewig darin zu bleiben, als Lohn für das, was sie zu tun pflegten. Und wir haben den Menschen anbefohlen, zu seinen Eltern gütig zu sein. Seine Mutter hat ihn unter Widerwillen getragen und unter Widerwillen zur Welt gebracht, also unter Mühsalen, unter Anstrengungen. Die Zeit der Schwangerschaft mit ihm bis zu seiner Entwöhnung beträgt 30 Monate. Wenn er dann seine Vollreife erlangt hat und das Alter von 40 Jahren erreicht hat, also das Kind, das erstmal geboren werden musste und dann gestillt wurde, und bis es dann entwöhnt wurde, dauert es im Gesamten ungefähr 30 Monate, dann wird es aufgezogen, dann wird es erwachsen, bis es dann seine Vollreife erlangt und damit auch eine Reife, was sein Verständnis angeht, seine Einsicht angeht, und das Alter von 40 Jahren erreicht hat, dann sagt er, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Dann sagt er, mein Herr, veranlasse mich, für deine Gunst zu danken, die du mir und meinen Eltern erwiesen hast, und rechtschaffen zu handeln, womit du zufrieden bist. Und gib mir Rechtschaffenheit in meiner Nachkommenschaft. Ich wende mich dir ja in Reue zu, und ich gehöre ja zu den dir Ergebenen. Sehr schöne Dua, die wir alle auch machen sollten und können. Mein Herr, veranlasse mich, für deine Gunst zu danken, die du mir und meinen Eltern erwiesen hast. Also mit 40 beginnt der Mensch erst, das zu wertschätzen, was die Eltern für ihn gemacht haben, und für sie dann auch Allah zu bitten. Und veranlasse mich auch, rechtschaffen zu handeln, und zwar auf die Art und Weise, womit du zufrieden bist. Denn das ist Rechtschaffenheit, welche die Zufriedenheit Allahs gewinnt und sucht. Und gib mir Rechtschaffenheit in meiner Nachkommenschaft. Also er macht Gebete für seine Vorfahren und für seine Nachfahren, für das, was er vorausschickt und das, was er hinterlässt, wenn er diese Welt verlässt. Und in dieser Eier wird die Dankbarkeit der Mutter gegenüber vor allem nochmal erwähnt, den Eltern im Allgemeinen, der Mutter nochmal im Besonderen, denn diese stellt wirklich ihre eigene Person, ihre eigenen Bedürfnisse komplett zurück, besonders in der Zeit, wenn das Kind noch klein ist und in ihrer Liebe, in ihrer besonderen Mutterliebe zum Kind, eigentlich das ganze Leben hindurch. Und dieser gebührt dann besonderer Dank. Und wenn ein Mensch nicht fähig ist, seinen Eltern gegenüber Dank zu empfinden, dann wem auf dieser Welt will er Dankbarkeit entgegenbringen? Wenn er es denen gegenüber nicht schafft, die für viel, das meiste für ihn getan haben, dann wer bleibt da noch übrig? Für diejenigen dann, die auch noch die Religion durch ihre Eltern empfangen durften, das heißt, die Eltern waren auch schon Muslime und haben etwas dafür getan, dass das Kind auch eine Verbindung zur Religion herstellt, dann ist noch ein ganz besonderer Dank noch erforderlich. Dann verdankt man ihnen nicht nur das Leben hier, das Aufwachsen hier, sondern auch noch das nächste Leben. Deswegen sollen wir für unsere Eltern auch Dua machen. Und wer das alles also tut, auf diese Art und Weise Dua macht und rechtschaffen ist, das sind diejenigen, von denen wir das Beste von dem, was sie getan haben, annehmen. Und über deren böse Taten wir hinwegsehen, unter den Insassen des Paradiesgartens, also werden sie sein, dies ist das wahrhaftige Versprechen, das ihnen stets gegeben wurde. Jetzt gibt's noch den anderen Charakter, Allah bewahre uns und unsere Kinder und deren Kinder und deren Kinder, dass je einer von unserer Nachkommenschaft so sein wird, und derjenige, der zu seinen Eltern sagt, pfui über euch, versprecht ihr mir etwa, ich sollte hervorgebracht werden, wovor mir bereits Geschlechter dahingegangen sind? Während sie beide, die Eltern, Allah um Hilfe anrufen, wehe dir, also zum Kind sagen sie, wehe dir, glaube doch, gewiss Allahs Versprechen ist wahr. Da sagt er, das sind nur Fabeln der Früheren. Allah beschütze uns und unsere Nachkommenschaft vor solch einer Situation, dass Eltern für ihren Sohn, für ihre Tochter den Glauben möchten und er aber den Unglauben wählt. Das sind diejenigen, gegen die das Wort unvermeidlich fällig geworden war, unter anderen Gemeinschaften von den Dschinn und den Menschen, die bereits vor ihnen dahingegangen sind. Gewiss, sie sind ja Verlierer. Für alle wird es Rangstufen geben, gemäß dem, was sie getan haben. Und damit er ihnen ihre Taten voll erstatte, und es wird ihnen kein Unrecht zugefügt. Und am Tag, da diejenigen, die ungläubig sind, dem Höllenfeuer vorgeführt werden, ihr habt eure guten Dinge im diesseitigen Leben dahingehen lassen und sie genossen. Heute wird euch mit der schmählichen Strafe vergolten, dass ihr euch auf der Erde ohne Recht hochmütig zu verhalten und dass ihr zu freveln pflegtet. Also für das Jenseits habt ihr nichts vorbereitet. Ihr habt all eure Bemühungen ins Diesseits gesteckt und das habt ihr schon genossen. Die Ergebnisse von euren Bemühungen habt ihr im Diesseits schon gesehen und sie dementsprechend schon genossen. Heute ist für euch keinerlei Belohnung da. Und gedenke des Bruders der Aad, als er bei Al-Ahqaf sein Volk warnte, also bei diesem bestimmten Ort. Das ist der Prophet Hud, der zu dem Volk Aad kam. Und die waren wo? Bei Al-Ahqaf. So bereits waren er vor ihm und auch nach ihm dahingegangen. Ihr sollt nur Allah dienen. Gewiss, ich fürchte für euch die Strafe eines gewaltigen Tages. Sie sagten, bist du zu uns gekommen, um uns vor unseren Göttern abwendig zu machen? So bring uns doch her, was du uns androhst, wenn du zu den Wahrhaftigen gehörst. Er sagte, das Wissen darüber ist nur bei Allah. Ich übermittle euch nur das, womit ich gesandt worden bin. Aber ich sehe, ihr seid Leute, die töricht sind. Als sie es, als sich ausbreitende Wolke sahen, also die Strafe, die kam wie erstmal, als sich eine ausbreitende Wolke, die auf ihre Täler zukam, sagten sie, das ist eine sich ausbreitende Wolke, die uns Regen bringt. Also sie missverstanden es völlig und dachten, nun würde endlich Regen kommen. Nein, vielmehr ist es das, was ihr zu beschleunigen gewünscht habt. Ein Wind, in dem es schmerzhafte Strafe gibt, die auf den Befehl seines Herrn alles zerstört. So waren sie am Morgen in einem Zustand, dass nichts anderes von ihnen als nur ihre Wohnungen zu sehen war. So vergelten wir dem Volk der Übeltäter. Und wir hatten ihnen ja eine feste Stellung verliehen darin, worin wir euch keine feste Stellung verliehen haben. Also diese, die wir auf solch eine Art und Weise vernichtet haben, die ähnlich gesprochen haben wie ihr, also die Mekkaner werden angesprochen und alle, die so sprechen und mit der Botschaft des Islams, mit der Botschaft Allahs so umgehen, die hatten mehr Macht als ihr, eine festere Stellung als ihr und wir haben sie aber vernichtet. Und wir hatten ihnen Gehör, Augenlicht und Herzen gegeben. Wofür gibt Allah das alles? Wozu haben wir all unsere Sinne? Um die Wahrheit zu erkennen. Aber weder ihr Gehör, noch ihr Augenlicht, noch ihre Herzen nützten ihnen etwas, da sie Allahs Zeichen zu verleugnen pflegten, und es umschloss sie das, worüber sie sich lustig zu machen pflegten. Wir hatten bereits vernichtet, was an Städten in eurer Umgebung ist, und wir hatten die Zeichen verschiedenartig dargelegt, auf dass sie umkehren mochten. Also diese, die vernichtet wurden, hatten genug Gelegenheiten, umzukehren, Allah zu erkennen. Eindeutigkeiten, Wunder haben sie von Allah empfangen. Aber wenn jemand hochmütig ist und die Zeichen Allahs nicht sehen will, dann wird er die Rechtleitung auch nicht finden. Wenn ihnen doch diejenigen geholfen hätten, die sie sich anstatt Allahs zu Göttern nahmen, als Vermittler, um sich Zutritt in seine Nähe zu verschaffen. Aber nein, sie entschwanden ihnen. Dies war ihre ungeheuerliche Lüge und das, was sie zu ersinnen pflegten. Es wird weg sein, verschwunden sein. Es wird einem nicht helfen können. Alles, was man außer Allah angerufen hat. Es wird entschwunden sein. Stellt euch mal vor, ihr seid in einer riesigen Menschenmenge und derjenige, der euch da sicher durchführen wollte, wie zum Beispiel ein Reiseleiter oder ähnliches, verschwindet auf einmal, ist nicht mehr da. Und ihr seid verloren, ihr wisst nicht rechts, ihr wisst nicht links, ihr wisst nicht, wo ihr seid, wie ihr wieder sicher nach Hause kommen könnt. Der, auf den ihr euch verlassen habt, ist weg. Und gedenke, als wir eine kleinere Schar Dschinn veranlassten, sich zu dir zu begeben und den Koran zuzuhören. Als sie zu ihm eingefunden hatten, sagten sie, horcht hin. Als er dann zum Ende kam, kehrten sie zu ihrem Volk zurück, um sie zu warnen. Das hier ist eine Begebenheit, die sich ereignet hat, als der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, in der mekkanischen Zeit noch, einmal nach Ta'if ging, die Geschichte kennt ihr bestimmt, die meisten von euch, um dort die Menschen zum Islam einzuladen. Ta'if ist eine Gemeinde, eine kleinere Stadt in der Nähe von Mekka. Und er ging also dorthin, um die Menschen dort zum Islam einzuladen und auch Unterstützer für seine Sache zu gewinnen. Er wurde dort sehr schlecht behandelt, man vertrieb ihn aus der Stadt, warf Steine auf ihn, bis dass seine Füße wirklich bluteten und er wurde wirklich auf übelste Art und Weise behandelt und dort vertrieben. Und auf dem Rückweg passierte es dann also, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam war dementsprechend traurig und hatte das, was er gerne geschafft hätte in Ta'if, nicht geschafft. Und auf diesem Rückweg also verlas er den Koran. Und was passierte? Allah hatte es so eingerichtet, dass eine Schar von Djinn an dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam vorbeikam, zuhörte, wie er den Koran verlas. Und wir sehen hier, wie sie reagieren, horcht hin. Direkt erkannten, dass das hier ist etwas Besonderes. Das ist etwas, was man aufmerksam lauschen sollte, zuhören sollte. Und was passierte dann? Als sie den Koran gehört hatten, kehrten sie zurück zu ihren Völkern als Gläubige und behielten dies nicht für sich, sondern erzählten und luden auch ihre Familien, ihre Völker, ihre Gemeinschaften sofort, als sie zurückkehrten, auch zu dieser Botschaft ein. Sie sagten, O unser Volk, wir haben ein Buch gehört, das nach Musa als Offenbarung herabgesandt worden ist, das zu bestätigen, was vor ihm war, und das zu Wahrheit und zu einem geraden Weg leitet. O unser Volk, erhört Allahs Rufer und glaubt an ihn, so vergibt er euch etwas von euren Sünden und gewährt euch Schutz vor schmerzhafter Strafe. Wer Allahs Rufer nicht erhört, wird sich ihm auf der Erde doch nicht entziehen können, und er hat außer ihm keine Schutzherren, jene befinden sich im deutlichen Irrtum. Schaut mal, wie schnell die Djinn auch verstanden haben, dass das wahr ist, dass man das aufmerksam zuhören sollte, dass das eine Botschaft ist, die anderen auch nutzt, deswegen soll man sie auch weitergeben. Wie schnell sie das alles verstanden haben und wie langsam wir manchmal dagegen sind, bis wir selber überhaupt erstmal etwas wertschätzen lernen, dann auch noch zuhören, dann lernen auch noch selber, dann auch noch anderen weitergeben. Das ist alles unglaublich schwerfällig, fällt uns das, oder wir sind schwerfällig, was das angeht. Was wir auch merken an dieser Sache, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, was er in Ta'if vorhatte, nicht geschafft hatte, aber Allah uns allen auch beibringt und auch dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam somit zeigte, dass wenn du eine Sache nicht schaffst, heißt es nicht, dass darin gar kein Nutzen war. Wenn deine Absicht und Aufrichtigkeit vorhanden ist, dann wird Allah dir andere Nutzen geben, von denen du vielleicht nicht mal geträumt hast. Die Niyya muss gut sein. Die Belohnung kommt dann von Allah, auch wenn man dann diese eine bestimmte Aufgabe, die man sich fest vorgenommen hatte, nicht schafft. Das mag ja oft sein, aber vielleicht entsteht ein anderer Nutzen, mit dem man nicht gerechnet hatte. Vielleicht hören eine ganze Gemeinde nicht, aber ein Mensch hört dann doch, wie in Surah Yasin, wie wir schon gelesen haben. Und dieser eine ist dann so nutzbringend für dich auch, weil er für dich Dua macht oder weil er sich so gut entwickelt im Glauben, dass alles, was er tut, auch noch für dich Belohnung sein wird, weil du das Mittel warst, ihn zum Islam einzuladen. Deswegen soll man nicht nur auf das eine Ergebnis schauen, was man vielleicht nicht geschafft hat, sondern auch rechts und links gucken, dass vielleicht hat Allah mir etwas anderes ermöglicht. Und außer den Nutzen in dieser Welt dürfen wir auch nicht vergessen, dass die Belohnung Allahs gewiss ist für diejenigen, die eine aufrichtige Absicht haben, die Gutes tun wollen. Wie in diesem Hadith auch heißt, das berühmte Hadith, die meisten Menschen kennen das, dass ein Mann nachts rausging, weil er im Verborgenen Almosen geben wollte. Und er gab es irgendjemandem in die Hand. Am nächsten Tag war ein Gerede in der Stadt, alle wussten es irgendwie, dass ein Dieb hat in dieser Nacht Almosen bekommen. Und er sagte, ja Rab, mein Herr, ich wollte doch Almosen geben, was ist das passiert? Ich wollte doch keinem Dieb geben. Und dann, genauso ist es dann einmal passiert, dass er einer ehebrüchigen, einer also moralisch schlechten Frau solche Almosen gab. Und das Hadith geht dann noch weiter, aber was uns beigebracht werden soll, in solcherlei Überlieferungen, dass was immer man gibt mit reiner Absicht, die Belohnung dafür ist gesichert bei Allah. Das Ergebnis ist nicht unsere Aufgabe. Wir tun unser Bestes, tun alles, damit alles richtig und gut und korrekt ausgeführt wird, aber was letztendlich das Ergebnis sein wird, das ist außerhalb unserer Gewalt und Allah wird nicht uns befragen wegen etwas, was nicht in unserer Kontrolle, Möglichkeit oder Macht liegt. Sehen Sie denn nicht, dass Allah, der die Himmel und die Erde erschaffen hat und bei ihrer Erschaffung nicht ermüdet ist, auch die Macht hat, die Toten wieder lebendig zu machen? Ja, doch gewiss, er hat zu allem die Macht. Und am Tag, da diejenigen, die ungläubig sind, dem Höllenfeuer vorgeführt werden, ist dies nicht die Wahrheit? Sie werden sagen, ja doch, bei unserem Herrn. Er wird sagen, kostet nun die Strafe dafür, dass ihr stets ungläubig wart. Sei nun standhaft, wie diejenigen der Gesandten, die Entschlossenheit besaßen, standhaft waren und wünsche nichts gegen sie zu beschleunigen. Am Tag, da Sie sehen, was Ihnen angedroht wird, glauben Sie, nur eine Stunde eines Tages verweilt zu haben. Dies ist eine Botschaft. Wird dann jemand vernichtet, außer dem Volk der Frevler? فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ Allah möge uns bewahren, zu den Fasiqin, zu den Frevlern, zu den Sündhaften, zu den Übertretern zu gehören. Amin.